Kundgabe 4429. Empfangen durch Bertha Dudder am 7.9.1948. Antichrist. Brutale Verfügungen. Eine sichtbare Macht wird euch beherrschen, die eine unsichtbare Macht nicht anerkennen will. Und diese Macht wird eure letzte Glaubensprobe herausfordern, denn sie streitet wider mich und will auch euch zu meinen Gegnern heranbilden. Und darum gehört eure ganze Glaubensstärke dazu, um ihr zu widerstehen. Viele werden sich unter das Zepter des Herrschers beugen, der ihnen weltlich goldene Berge verspricht. Dafür aber Hingabe jeglichen Glaubens, jeglichen Geistesgutes fordert. Das Anerkennen seiner Macht und Herrschaft und das Aberkennen eines Schöpfers von Ewigkeit, eines liebenden und gerechten Gottes, der die Menschen einst zur Verantwortung ziehen wird für ihr Wollen, Denken und Tun. Und so steht er also wider mich, und es wird ein letzter Kampf sein von kurzer Zeitdauer, aber schwer für meine Gläubigen, weil sie bedrängt werden in einer unmenschlichen Weise, die ihnen das Bekennen Christi sehr schwer machen wird. Doch das Wissen um die reine Wahrheit, meine offensichtliche Hilfe und die Hoffnung auf mein Kommen und das Leben im Paradies auf der neuen Erde wird euch Kraft geben, auszuhalten und jedem Ansturm von Seiten weltlicher Macht zu trotzen. Ihr habt mein Wort, dass ich euch nicht in der Not lasse, und darauf könnet ihr bauen, felsenfest. Ich kenne die meinen und stehe jedem Einzelnen bei, so er sich nur auf mich verlässet, so er an mich glaubt. Der aber kommen wird, der wird die Menschen blenden durch die Schärfe seines Verstandes, sein umfangreiches Wissen, durch seine Verbindlichkeit anderen Herrschern gegenüber, und alle werden ihm das Recht zusprechen, zu organisatorischer Tätigkeit mit dem Endziel des Verdrängens jeglicher Geistesrichtung. Denn er wird geistiges Streben hinzustellen suchen als falsch angewandte Lebenskraft, die für den Aufbau und die Verbesserung irdischer Bedürfnisse angewendet werden müsste. Und er wird überall Anhänger finden, die ihn anerkennen und nun gleichfalls vorgehen gegen jede geistige Arbeit. Und so werden meine Diener auf Erden einen schweren Stand haben. Vorerst wird man euch alle Mittel nehmen wollen, die euch ein Betätigen in geistiger Hinsicht ermöglichen. Wie ihr auch im Einzelnen verfolgt werdet und der irdischen Gewalt Rechenschaft ablegen müsstet über euer Denken und Handeln. Ferner werdet ihr auch in irdische Not gestürzt werden durch Verfügungen, die für den Gläubigen überaus hart und grausam erscheinen und es auch sind, so ich euch nicht sichtlich beistehen und euch auf geistigem Wege erhalten würde. Und ihr werdet meine Hilfe offensichtlich spüren. Ihr werdet es fühlen, dass ich bei euch bin und um die Not des Einzelnen weiß und ihr auch abhelfe, so es an der Zeit ist. Der Antichrist wird kommen und mit ihm alle Anzeichen des nahen Endes. Denn so wie der Glaubenskampf einsetzet, könnet ihr mit Sicherheit mit dem Ende rechnen, das nicht lange auf sich warten lässt, weil der Glaubenskampf mit solcher Härte und in so brutaler Weise geführt wird, dass ich selbst kommen muss, um die meinen zu retten aus tiefster Bedrängnis und sie emporzuholen in das Reich des Friedens. Und dann kommt das letzte Gericht, und die Macht meines Gegners wird gebrochen auf lange Zeit. Amen.